Kapitel 5 Essen für alle, aber ohne Artenverlust. Ein anderer Umgang mit Lebensmitteln. Immer mehr Menschen bevölkern die Erde, inzwischen schon 8 Milliarden. Sie alle brauchen Essen. Doch schon heute hungern Millionen. Genauer gesagt, etwa jeder 10. Mensch leidet auf diese Weise, die meisten davon im globalen Süden. Insgesamt fast doppelt so viele wie in der Europäischen Union leben. Daran hat sich trotz großer Anstrengungen der internationalen Staatengemeinschaft in den vergangenen 20 Jahren kaum etwas geändert. Alle Getreidesäcke, die in ärmere Länder transportiert wurden, alle Spendenkampagnen, Benefizkonzerte und aller Einsatz von Prominenten vermochten das Elend zu lindern, aber nicht zu beseitigen. Eher ist es angesichts einer wachsenden Weltbevölkerung fast schon als Leistung zu werten, dass nicht noch mehr Menschen allabendlich mit knurrendem Magen ins Bett gehen müssen. Ein vergifteter Erfolg ist das allerdings, denn eigentlich könnte es genügend Essen für jede und jeden geben, bisher jedenfalls. Dass gefüllte Schüsseln trotzdem nicht auf dem Tisch stehen, hat viele Gründe. Armut, Kriege und Konflikte, Dürren, Ernteausfälle, auch aufgrund des Klimawandels, sowie schlechte Regierungssysteme gehören zu den wichtigsten. Und kaum ist eine Dürre überwunden, eine Lieferkette wieder geschlossen, droht neues Ungemach. Die Corona-Krise samt ihres weltweiten Wirtschaftseinbruchs zum Beispiel hat die Versorgung mit Nahrungsmitteln wieder verschlechtert. Nach Angaben der Vereinten Nationen ist die Zahl der Hungernden dadurch zuletzt wieder deutlich gestiegen. Und dann hat auch der Krieg in der Ukraine gezeigt, wie schnell neue Engpässe auftreten können, zum Beispiel weil die Saat in einem wichtigen Getreideanbaugebiet nicht in gewohntem Maß ausgebracht werden kann oder Blockaden von Häfen Exporte verhindern. Ohnehin ist die Landwirtschaft schon heute eine Strapaze für die Natur. Die Agrarwirtschaft nimmt immer mehr Raum in Anspruch, verbraucht Unmengen von Wasser, laugt Böden aus und reichert vor allem im Norden die Erde mit riesigen Mengen an Dünge- und Pflanzenschutzmitteln an. Für die Artenvielfalt ist sie ein echter Stressfaktor. Und zwar der bedeutendste überhaupt.